3. Textkaraoke. 1. Hören Sie und sprechen Sie die fehlende Rolle im Dialog. Lesen Sie die Rolle im Arbeitsblatt auf der CD-ROM. Maria, was machst du in der Küche? Was kochst du denn? Ich mag doch kein Gemüse. Gibt's auch was dazu? Was ist denn los mit dir? Gestern hast du was ganz anderes erzählt.